Bei Jüteburg im Landkreis Teltow-Fleming breitet sich der größte Waldbrand seit Jahrzehnten in Brandenburg weiter aus. Mehr als 800 Hektar sind betroffen, was einer Fläche von 1000 Fußballfeldern entspricht. Wechselnde Winde und Hitze erschweren den Rettungskräften ihre Arbeit. Zudem kommt es im Gebiet auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüteburg immer wieder zu Detonationen wegen explodierender Munition. Bereits im letzten Jahr litt Brandenburg unter schweren Waldbränden. Also Brandenburg ist eines der waldreichsten Länder und deshalb ist es nicht ungewöhnlich, dass wir eben hier auch öfter mal Waldbrände haben. Hinzu kommt, dass wir ja viel Kiefernwald haben, der eben leicht entflammbar ist. Wir haben sehr viele munitionsverseuchte Gebiete in den Wäldern, was eben auch immer dazu führt. Wir bereiten uns ja entsprechend vor. Wir hatten ja im letzten Jahr eine sehr intensive Waldbrandsaison, die wir ja zum Anlass genommen haben, wirklich mal intensiv auszuwerten und zu überlegen, wie wir uns da für die Zukunft aufstellen. Das kann natürlich nur Schritt für Schritt passieren. Wir sind dabei. Wir haben zum Beispiel feste Führungsteams gebildet, die jetzt auch hier schon unterstützen. Wir haben unsere Förderrichtlinie geändert, dass eben auch andere größere Fahrzeuge, zum Beispiel der Waldbrandtanker Brandenburg, beschafft werden können, der ja sehr geeignet ist für Waldbrandbekämpfung. Wir schulen auch wieder verstärkt Waldbrände, Einsatzbereiche, Führung und eben auch Durchführung. Und das wird Schritt für Schritt umgesetzt und wir sind dabei, uns noch besser für die nächsten Jahre aufzustellen. 120 Einsatzkräfte sowie zwei Hubschrauber der Bundespolizei und einer von der Bundeswehr helfen am Donnerstag, die Feuer einzudämmen. Die Bundeswehr kann mit verschiedenen Dingen helfen. Im Moment helfen wir mit Hubschrauber, sprich wir werfen Wasser ab auf Brandherde in Absprache mit der zivilen Leitung, mit der Feuerwehr. Was genau ist das für ein Hubschrauber? Können Sie das nochmal beschreiben? Das ist eine CH-53-Hubschrauber aus dem Land Brandenburg, aus Holzdorf, den wir hier mit einsetzen. Wie viel Liter fasst der? 5000 Liter Wasser in einem Anflug abzuwerfen. Ist das für die Soldatinnen und Soldaten auch ein besonderer Einsatz oder sind die sowas gewohnt, bei solchen Katastrophenfällen zu helfen? Aber wir sind leider ja, gewohnt oder wir sind erprobt, denn letztes Jahr war das auch schon ein Einsatz, den wir über mehrere Wochen hatten, was die Löschung aus der Luft anging. Und diesmal sind wir wieder mit dabei, leider, weil es schon noch früher begonnen hat als letztes Jahr. Wie sich die Lage entwickeln wird, hängt auch vom Wetter ab. Die für Donnerstagnachmittag angekündigten Gewitter könnten die Lage durch Regen entspannen. Sturmböen könnten die Feuer aber auch wieder entfachen.